Luft mehr vor lauter Material. Ach, das packt man schon. Also jetzt hier nochmal, was ganz Tolles haben wir für euch quasi mal ausgetestet sozusagen. Das ist die Tut endlich am Moon Ausstellung. Im Quellgelände in Nürnberg. Direkt an der U-Bahn-Halte Eberhardshof, falls genau. Ihr da hinkommen wollt. Wir haben uns das mal angeschaut. Ich meine, es ist ja gut beworben worden. Ja. Also auch auf der Consumenta übrigens. Ja. Und wir haben da uns ein bisschen erstmal die Ausstellung angeschaut. Was hast du da so für Eindrücke mitgenommen? Also ich finde, dass es sehr gut organisiert ist, dass man, ja, es hat einen Aufbau, einen gewissen Aufbau, sag ich einmal. Ne? Man kommt da rein, dann erfährt man was über den Entdecker, den Howard Carter, der das am 4. November 1922 entdeckt hat, ja. Ja, wir haben ein bisschen was gelernt. Ja, ne? Ja. Und das gehen wir natürlich weiter. Und da gibt es dann einen kurzen Film dazu. Als Vorbereitung. Bonbon auf sozusagen. Das Ganze, ja, genau. Andreas. Und dann wird man erstmal quasi in die Grabkammern geführt, wie er sie vorgefunden hat. Genau. Also genau in dem Zustand auch quasi alles präzise an dem Ort liegend, wo das da lag, 1922. Genau, weil das ist ja fotografiert worden und aufgrund der Fotos ist das nachgestellt. Genau, und das Ganze muss man dazu sagen, es besteht aus Rekonstruktionen, aber ich persönlich, ja, wir haben da schon drüber geredet, der Chris und ich, persönlich finde das sehr gut, weil ich finde, man sollte diese Schätze, von die ja schon über 3000 Jahre alt sind, nicht unbedingt um die ganze Welt rumziehen. Ich finde, es passt sehr gut, dass man da Rekonstruktionen nimmt, die ja genauso ausschauen im Prinzip. Ja. Man kann sich sehr guten Eindruck davon vermitteln. Also wer sich für Ägypten interessiert, dem kann man das wirklich empfehlen, denke ich. Ja, auf jeden Fall. Und ist auch alles schön bebildert. Und also es gibt viele Bilder. Einen Audioguide. Und wer nicht hören will, muss eben lesen. Es gibt auch ganz viele so Tafeln, wie man das halt kennt, mit sehr viel Hintergrundinformationen. Muss ich jetzt dazu sagen, ich finde, so viel Neues war es jetzt nicht für mich, weil man kennt ja doch die ein oder andere Dokumentation. Mhm. Aber es hat dem Ganzen halt einfach noch ein bisschen informative Unterfütterung gegeben, würde ich mal sagen. Ja, aber es ist schon ein Unterschied, ob man jetzt das im Fernsehen sieht oder ob man jetzt da davor steht, ja, das Nachgestellte dann sieht, wie das wirklich war. Es ist schon ein wenig ein Unterschied zum Fernsehen. Ne? Und wie gesagt, also nachdem man dann die Grabkammer in dem Zustand gesehen hat, wie sie war, wurde dann jedes Teil nochmal einzeln ausgestellt, sodass man sich nochmal, dass man rumgehen kann und sich das anschauen kann. Es war schon sehr nett gemacht. Mhm. Und wir haben auch wirklich 1,5 Stunden gebraucht, um uns das alles anzuschauen. Und das waren 1,5 Stunden, in denen ich wirklich die ganze Zeit das angeschaut habe und mich eigentlich, ich persönlich habe mich nicht gelangweilt da drin. Nee, ich habe mir auch nicht gelangweilt. Und du warst ja höchst interessiert, Andreas. Ich bin ja auch höchst interessiert. Wahnsinn. Allem höchst du bist wahrscheinlich jetzt unser Schnickschnack-Ägypten-Experte. Ja. Ja, und danach haben wir uns mit Herrn Engelberger getroffen, der ist da die Ausstellungsleitung und der hat uns auch noch mal ein bisschen was über die Ausstellung erzählt und wie es dazu kam. Und was man dazu wissen kann und muss. Was man vielleicht nur dazu sagen kann, wir haben das Interview in dem Café, das sie aufgebaut haben, geführt. Also das ist ein sehr großes Café, das da aufgebaut worden ist. Und war eine angenehme Atmosphäre. Ja, also auch aus meiner Designwarte her war es ziemlich geschmackvoll eingerichtet. War schon ein gewisser Wohlfühlfaktor. Also man kann sich danach entspannen dort. Tutanchamun, sein Grab und die Schätze ist eine Replikenausstellung, weil die Originale ja das Land nicht mehr verlassen dürfen und Teile der Objekte, die man hier zu sehen bekommt, auch im Original in Kairo im Museum nicht zu sehen sind. Das Besondere an der Ausstellung ist zum ersten Mal die Wertigkeit der Objekte. Es ist, wie gesagt, 6 Jahre Handarbeit und wirklich sehr, sehr viel Mühe investiert worden. Und zum Zweiten wird die Geschichte erzählt anhand der Replikate. Und die Ausstellung ist so aufgebaut, dass man die Entdeckergeschichte kennenlernt und dann eben die Rekonstruktion der Grabkammern so erlebt, so wie es eigentlich 1922 den Entdeckern ging. Ja, wir legen großen Wert darauf, dass die Ausstellung auch nicht überfüllt ist. Ich meine, zum einen gibt es natürlich immer Auflagen der Behörden, die sind Sicherheit hat oberste Priorität. Aber zum anderen ist es uns auch ein Anliegen, dass die Ausstellung wirklich von den Besuchern honoriert wird. Und es geht nur dann, wenn man nicht durchgeschoben wird. Man kennt es von anderen Blockbustern-Ausstellungen. Also ich glaube, wir haben vom Ticketing her es jetzt geschafft, dass man nicht 2 Stunden vor der Kasse stehen muss, wie man es vielleicht früher mal hatte, sondern man kann, wie gesagt, bequem im Vorverkauf sich ein Ticket kaufen und sich die Zeit aussuchen. Zum anderen ist es so, dass, wie gesagt, wir jetzt eigentlich theoretisch mehr Besucher einlassen könnten, aber darauf verzichten wir absichtlich, weil uns ist es wichtig, dass es allen gefällt und dass sie auch fleißig davon berichten. Es ist so, dass das Feedback also beim Publikum international hervorragend ist, aber auch in der Fachwelt. Zahi Hawass kommt sogar am 19. November nach Nürnberg und hält einen Vortrag. Das wird auch von uns beworben in der Zwischenzeit. Und auch die Fachpresse hat uns sehr, sehr positiv beurteilt. Ja, was mich interessiert ist, wo war denn die Ausstellung vorher und wo ist sie zu Hause, wo geht sie hin? Ja, die Idee war von 2 Deutschen aus Hamburg vor vielen Jahren. Einer von den beiden lebt seit über 30 Jahren in Kairo und der hat Kunsthandwerker kennengelernt, die eben in der Lage sind, zum Teil noch mit Originaltechniken diese wunderbaren Artefakte herzustellen. Und so kam die Idee, dass man eigentlich die Grabkammern als Off-Ausstellung rekonstruieren könnte. Und es sollte ursprünglich in Hamburg in der Speicherstadt beginnen. Und das war der Ursprung der Idee. Und es wurde dann immer größer. Und der heutige Produzent kam erst später mit ins Boot. Und der hat erkannt, dass man das alleine nicht als Ausstellung konzipieren kann, sondern es muss ein wissenschaftliches Konzept her. Es muss ein Ausstellungsszenograf auch mit ins Boot, wenn man seriös machen möchte. Und man sollte dann eben auch alle Artefakte, die man in den Grabkammern sieht, ja auch später in einer Objektausstellung, im weiteren Verlauf der Ausstellung, ja nochmal erklärt bekommen und auch dazu Hintergrundinformationen bekommen. Zuletzt war die Ausstellung in Berlin. Und sehr erfolgreich und wir sind dann direkt nach Nürnberg umgezogen. Es ist so, dass wir ein Aufbauteam von 20 Spezialisten haben. Das sind zum einen Medientechniker, weil wir ja verschiedene Kinofilme zeigen, die in der Endlosschleife laufen und die sogenannte Grabkammerninszenierung. Und darüber hinaus gibt es Schreiner und weitere Handwerker. Und dazu buchen wir dann immer noch lokal in den Städten, wo wir gastieren, halt Handwerker wie Teppichleger, Maler und so weiter. Wir haben ein Aufbauteam von 20 Leuten. Wir veranschlagen ca. 15 Tage Aufbau. Das heißt, wir arbeiten 7 Tage die Woche, lange Schichten. Und brauchen dann aber immer noch in jeder Stadt ein bisschen Unterstützung von einheimischen Handwerkern. Und weltweit haben wir jetzt knapp 5 Millionen Besucher bereits begrüßen dürfen. Ja, also vielleicht haben wir ja euer Interesse geweckt. Chris, was muss ich denn beachten, wenn ich in diese Ausstellung will? Also die Ausstellung geht bis zum 26. Januar 2014. Immer von Dienstag bis Sonntag von 10 bis 18 Uhr. Einplanen solltet ihr so 1,5 Stunden, wenn ihr so webermäßig unterwegs seid, eher 2 Stunden. Und es gibt auch eine Internetseite und zwar www.tut, also tut-ausstellung.com.